Jo, wir sind KIZ, das ist unsere Kolumne. Und wir dachten, wir orientieren uns an aktuellen Themen. Themen. Aktuelles Thema ist die Gesundheitsreform. Und wir haben gesagt, wir leisten unseren Beitrag mit diesem wunderschönen Lied. Jo. Vom Büro nach Haus früh in die Heia. 7-8 aufstehen, 7-8 Eier. Müsli, wenig Carbohydrate. Vom Joggen am Laufband direkt zum Karate. Trinn dich fast, Fitness Drink, Zirkeltraining, Puls stimmt. Marathon, Fahrradfahren, die Street ist on fire. Kein Essen nach 18 Uhr früh in die Heia. Ich steh so 4-5 auf, ess so 4-5 Äpfel, Magerquark, Haferflocken und von gestern noch Reste. Salat, yeah, und dann ab in den Park. Joggen und denen ich hab einen Termin, ich rechne im Kopf die Kalorien. Was für ein Vorbild, du bist nicht gesund. Nordic Walking ganz viel, das ist real. Chips mit Dip und ein Steak, das ist fake. Joghurette, Cola Light, das ist heiß. Ja, das war's von uns.